Lektion 17 A4B Gespräch A. Hallo, ihr kommt von Station 12, nicht wahr? Ja, genau. Und wir bringen die Frau Sandholz zur Arthroskopie. Hallo, Frau Sandholz. Da ist ja Ihr Patientenarmband. Sie sind schon ein bisschen müde, oder? Ja, ich glaube, ich bin ein wenig eingenickt. Wo ist denn die Einverständniserklärung von Frau Sandholz? Wie immer auf der zweiten Seite in der Krankenakte.